Andacht vom 8.2.2023, Reinhard Hirtler, übersetzt von Petra, 1:1 gesprochen von Peter, gelesen von Ulla. Johannes 17, Autorität, um Leben zu geben. Guten Morgen Leute, wir sind zurück im Live. Heute nur Daniel und ich. Das ist seltsam und aufregend und schön, wunderbar. Ich werde mit Musik anfangen, bis die Leute hereinkommen. Ich finde dieses Lied fantastisch. Es ist auf Englisch, deshalb ist es gut für jeden, der kein Englisch spricht, denn er kann dabei gleich Englisch lernen. Der Link zu diesem Lied ist in der PDF eingefügt. Ich liebe dieses Lied, es heißt Holy Forever und ist von Jen Johnson von Betelmusik. Wir brauchen mehr von solchen Liedern, die Jesus einfach groß machen und davon sprechen, wer er ist. Heute Morgen habe ich mir Zeit genommen, um Johannes 17 zu lesen. Eigentlich lese ich gerade etwas anderes, doch ich empfand, dass mich der Herr zu Johannes 17 führte. Und ich entdeckte dort ein paar Dinge, die mich wie nie zuvor bewegt haben. Johannes 17 ist ein wunderschönes Kapitel, denn es handelt von den letzten Momenten, bevor Jesus ans Kreuz ging. Man nennt es auch das hohe priesterliche Gebet von Jesus. Jesus betete zum Vater und er sagte dabei einige sehr kraftvolle Dinge. Als ich das Kapitel durchgelesen habe, dachte ich, du meine Güte, wir könnten 10 Lives darüber machen. Doch ich werde einfach am Anfang beginnen und die Dinge herausstreichen, die heute für uns wirklich wichtig sind. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist, nicht nur in uns und nicht nur im Studio, sondern auch überall, wo Menschen zuschauen. Heiliger Geist, wir beten, dass du dieses Wort nimmst und dadurch die Herzen der Menschen berührst. Fülle ihre Herzen mit Offenbarung, damit sie ein Jesus-würdiges Leben führen können. Und danke, Heiliger Geist, dass du es liebst, genau das zu tun. Amen. Okay, schau dir Vers 1 an und ich verwende die Passion-Übersetzung. Dort steht, dies betete Jesus, während er in den Himmel hineinschaute. Vater, die Zeit ist gekommen, enthülle die herrliche Pracht deines Sohnes. Und dann fährt er fort, so dass ich deine Herrlichkeit groß machen werde. Das ist ein atemberaubender Gedanke. Schau, was Jesus hier sagt. Ich möchte, dass du die herrliche Pracht von mir enthüllst, meine eigene Herrlichkeit. Andere Übersetzungen sagen, Vater, verherrliche mich. Die Bibel sagt im Korintherbrief, dass der neue Bund für unsere Herrlichkeit gegeben wurde. Ist das nicht fantastisch? Gott möchte, dass unser Leben seine Herrlichkeit widerspiegelt. Gott hat keinen Gefallen daran, wenn du nicht verherrlicht bist. Ich sage das noch einmal. Gott hat keinen Gefallen daran, wenn du nicht verherrlicht bist. Das heißt, unser Leben sollte ein verherrlichtes Leben sein. Nein, Reinhard, das ist falsch. Alle Herrlichkeit gebührt Gott. Spinnen wir diesen Gedanken einmal weiter. Nehmen wir einmal an, es wäre tatsächlich falsch, dass ich verherrlicht werde, weil alle Herrlichkeit und Ehre allein Gott gebührt. Das Gegenteil von verherrlicht wäre, ein erbärmliches, schlechtes Leben zu führen. Gottes Herrlichkeit entspricht der Güte Gottes. Und das Gegenteil von Gottes Güte ist schlecht und erbärmlich. Doch wenn Daniel nicht verherrlicht ist, was würde das bedeuten? Es würde bedeuten, dass er Gott sehr, sehr schlecht repräsentiert. Ich sage nicht, dass jeder Mensch verherrlicht sein muss, sondern ich sage, dass die Kinder Gottes verherrlicht sein müssen. Warum? Denn wenn ein Kind Gottes nicht in Gottes Herrlichkeit lebt, fällt das wieder auf Gott zurück, weil es sich um ein Kind Gottes handelt. Und dann wird auch Gott nicht verherrlicht. Erkläre mir mal, welche Ehre Gott für ein erbärmliches Leben eines Christens erhalten sollte. Aus einem elenden christlichen Leben erhält. Sag mir, welche Ehre Gott erhält, wenn wir in Armut, Krankheit und Niederlage leben. Erklär mir das. Er bekommt nicht nur keine Ehre, sondern er wird dadurch in einem sehr schlechten Licht dargestellt. Weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist, dass wir bei unserer Verherrlichung bzw. bei Gottes Herrlichkeit in unserem Leben stehen bleiben. Das ist das Problem. Schau, was Jesus sagte. Vater, enthülle die herrliche Pracht deines Sohnes, so dass ich deine Herrlichkeit groß machen werde. Siehst du, wir müssen verstehen, dass wir jedes Mal, wenn wir in seiner Herrlichkeit wandeln, dabei gleichzeitig seine Herrlichkeit groß machen. Wenn wir eins mit Jesus sind, dann sollten wir auch alles haben, was er hat. Heute Morgen ist mein Sohn schon früh aufgestanden. Der Hund hat ihn aufgeweckt. Als ich nach unten kam, saß er auf dem Sofa und streichelte die Katze. Deshalb fragte ich ihn: Clayton, möchtest du mit mir die Andacht lesen? Wir lesen das Andachtsbuch, das ich auf Portugiesisch geschrieben habe, und er sagte ja. Ich sagte, ich hol mir noch schnell einen Kaffee. In der Zwischenzeit suchst du den 8. Februar heraus, den lesen wir heute zusammen. Als ich zurück war, fragte ich ihn, möchtest du heute lesen oder soll ich lesen? Und er antwortete, ich möchte gerne lesen. Also las er den Text und wir sprachen darüber und beteten zusammen. Die heutige Andacht handelte vom Sieg über Sünde. Es ging darum, dass wir so oft versuchen, den Sieg über Sünde durch unsere eigenen Bemühungen und durch unsere Kraft zu erhalten. Es geht immer nur um uns. Aber wenn die Sünde durch das vollbrachte Werk am Kreuz glorreich überwunden wurde, wird Gott verherrlicht. Also denk einmal über diese falsche religiöse Lehre bzw. dieses Konzept nach, dass Gott alle Ehre erhält und wir gar keine. Natürlich, wenn ich die Ehre erhalte, und das ist das Endergebnis, dann ist das völlig falsch. Selbstverständlich ist das falsch. Denn wenn Jesus sein Leben nicht für mich gegeben hätte, könnte ich niemals Anteil an Gottes Herrlichkeit haben. Aber weil Jesus das getan hat, muss mein Leben verherrlicht sein. Es muss seine unendlich große Herrlichkeit den ganzen Tag lang zum Ausdruck bringen. Dadurch wird seine Herrlichkeit nur noch größer gemacht. Es besteht eine feine Linie zwischen dieser religiösen Haltung und der wahren Botschaft des neuen Bundes und des vollbrachten Werkes am Kreuz. Nein, Rainer, das darfst du nicht sagen. Das ist nur er. Nur er. Das ist Religion. Ich bin alles, ich kann alles tun. Das ist vollkommen falsch. Es ist Humanismus. Die richtige Einstellung ist folgende. Aufgrund dessen, was er getan hat, muss meine Herrlichkeit gesehen werden und sie muss sich manifestieren. Dies wird unmittelbar auf seine unfassbare Herrlichkeit hinweisen. Meine Herrlichkeit ist nicht meine eigene Herrlichkeit, es ist Gottes Herrlichkeit, die sich durch mein Leben manifestiert. Deshalb habe ich eine Frage an dich. Lebst du ein verherrlichtes Leben? Demonstriert dein Leben Gottes Herrlichkeit und macht sie dadurch größer? Wenn das nicht der Fall ist, sollte sich etwas ändern. Wenn wir lernen, dass es egal ist, in welchen Umständen wir leben, können wir immer in dem herrlichen Sieg von Jesus Christus leben, selbst in schwierigen Zeiten. Gestern Abend, bevor ich ins Bett ging, las ich meine Bibel. Das ist etwas Neues für mich. Ich hatte das früher so gemacht, aber dann habe ich es lange Zeit nicht getan und nun bin ich wieder dazu zurückgekehrt. Lange Zeit bin ich einfach im Bett gelegen und habe meditiert. Doch vor einiger Zeit dachte ich, ich möchte gerne die Bibel lesen und dann darüber meditieren, bevor ich einschlafe. Gestern Abend saß ich also in meinem Bett und las meine Bibel. Und plötzlich war es, als ob sich die Schleusen des Himmels weit öffneten. Ich bekam so viele Offenbarungen, dass ich kaum mit Tippen hinterherkam. Deshalb dachte ich, das wären großartige Punkte für das Mentoring. Ich werde sie nächste Woche aufzeichnen. Nächste Woche kommt also etwas Gutes. Doch du musst begreifen, dass Gott sich den ganzen Tag und die ganze Nacht lang danach sehnt, dass sein Name verherrlicht wird. Und das geschieht nur, wenn seine Kinder verherrlicht werden. Überleg doch mal, wenn wir der Leib Christi auf Erden sind, wie sollte Jesus dann groß sein, wenn es nicht durch uns geschieht? Überleg dir das. Ein Leben voller Elend, ein Leben voller Niederlage, ein Leben des Abrackerns und Kämpfens voll mit zerbrochenen Beziehungen gibt unserem Gott keinerlei Ehre. Mögen wir, die Kinder Gottes, verherrlicht auf dieser Erde leben, damit dadurch seine Herrlichkeit täglich groß gemacht wird. Dann fährt Jesus fort. Du hast mir bereits Autorität über alle Menschen gegeben. Das Wort Autorität ist hier das griechische Wort Exousia. Es bedeutet wörtlich tatsächliche Autorität bzw. das legale Recht, Macht auszuüben. Also schau, was Jesus hier sagt. Du hast mir Autorität über alle Menschen gegeben. Weißt du, wie oft ich die folgende Aussage gehört habe? Gott hat die Kontrolle, Gott ist in Kontrolle. Doch wer mir folgt, weiß bereits, dass dies in Wirklichkeit nicht stimmt. Denn obwohl Jesus die Autorität über alle Menschen erhalten hat, und er sagt das in Matthäus 28 sogar, alle Autorität wurde mir gegeben, müssen wir anschauen, was Jesus mit dieser Autorität tut. Auf der ganzen Welt gibt es Menschen, die Autorität über andere Personen haben. So ist das Leben und das lehrt die Bibel auch. Wenn du in einem Anstellungsverhältnis bist, dann hat dein Boss Autorität über dich. Das ist einfach so. Wenn du eine Vereinbarung mit ihm getroffen hast, dass du von 9 bis 17 Uhr arbeitest, hat er von 9 bis 17 Uhr Autorität über dein Leben. Wenn es dir nicht gefällt, wie er seine Autorität ausübt, musst du deinen Job wechseln. Doch wenn nicht, hat er tatsächlich Autorität über dich. Über die Menschen, die für mich arbeiten, habe ich Autorität. Ich kann sie feuern oder nicht. Es gibt also Autoritätsstrukturen im ganzen Universum. Aber weißt du, was das Traurige ist? Ich muss sehr vorsichtig sein, dass ich nicht gleich losheule. Das Traurige ist, im Allgemeinen, und ich weiß, dass ich gerade verallgemeinere, natürlich, doch im Allgemeinen übt die christliche Welt ihre Autorität auf genau dieselbe Weise aus, wie die nichtchristliche Welt. Genau gleich. Gemeindeleiter nutzen ihre Autorität zum Großteil genau gleich wie die Führungskräfte in dieser Welt. Viele von ihnen verwenden ihre Autorität, als ob sie die Menschen in ihrer Gemeinde besitzen würden. Aber das ist nicht die Art von Jesus. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte: Die Herrscher dieser Welt unterdrücken, dominieren und kontrollieren ihre Leute. Seid nicht so. Jesus sagte: Wenn ihr derjenige sein wollt, der die größte Autorität hat, müsst ihr allen dienen. Also schau, was Jesus hier sagte. Er sagte: Du hast mir bereits Autorität über alle Menschen gegeben. Aus welchem Grund? Damit ich sie kontrollieren kann? Damit ich ihnen sagen kann, was sie tun sollen? Damit jeder meinen Willen tut? Leute, ich werde jetzt einen Samen in euer Herz säen. Und ich hoffe, dass er dort aufgeht und sich entwickeln wird. Ich werde darüber sprechen, wie Jesus seine Autorität in der Gemeinde nutzt. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist die Autorität. Wie sähe die Welt aus, wenn Jesus seine Autorität ausschließlich verwenden würde, um sicherzustellen, dass jeder einzelne Christ, der Teil des Leibes Christi ist, auf die Weise lebt, die er sich ersehnt? Also Liebe vollkommen? Denkst du, dass die Welt dann immer noch derselbe Ort wäre? Nein, die Welt wäre eine wundervolle, transformierte und liebevolle Welt. Denn 20% der Weltbevölkerung, die Jesus nachfolgen, verändern alles. Aber Jesus tut das nicht. Jesus benutzt seine Autorität niemals auf diese Weise. Auch wenn er weiß, dass es gut wäre. Ist das nicht unglaublich? Jesus kontrolliert niemals durch seine Autorität. Also schau, wie es weitergeht. Du hast mir bereits Autorität über alle Menschen gegeben, damit ich all jenen das Geschenk des ewigen Lebens gebe, die du mir gegeben hast. Das Wort für Leben an dieser Stelle ist Zoe, ein Leben in der Qualität des Lebens von Jesus. Jesus sagt hier also: Ich habe Autorität über alle Menschen, aber nicht, um sie dazu zu bringen, etwas zu tun, sondern damit ich ihnen etwas geben kann. Ich zwinge es ihnen nicht auf, sondern ich biete es ihnen an. Jesus verwendete seine Autorität nicht, um dir deine Errettung einzuprügeln. Jesus verwendet seine Autorität nicht, um dich zu verändern, damit du ihm ähnlicher bist. All das sind Entscheidungen, die du selbst treffen musst. Er verwendet seine Autorität, um zu geben. Was würde geschehen, wenn wir Folgendes erkennen würden? Wenn Jesus seine Autorität gebraucht, um zu geben, dann sollten wir unsere Autorität ebenfalls dafür verwenden. Gestern Abend habe ich so viel geweint, beinahe unkontrollierbar, weil ich ein Gespräch mit einer Person hatte, die hier in unserem Dienst arbeitet. Ich erinnerte mich an ein anderes Gespräch vom letzten Juli, als es Probleme gab. Ihr Leben war nicht gut und es gab viel Frustration. Es war einfach schwierig. 6 Monate später hat sich alles verändert. Alles. Es hat sich so stark verändert, dass dies für mich ein riesiges Wunder ist. Ich erinnere mich noch gut an das Gespräch vor 6 Monaten. Ich erinnere mich an Details, die diese Person sagte. Und 6 Monate später hat Gott mir erlaubt, meine Autorität zu benutzen, um diese Person anzuleiten und ihnen ein besseres Leben zu geben. Ich will mich dadurch nicht als großartig darstellen. Ich sage damit lediglich, wenn ich in dem Gespräch vor 6 Monaten eine harte Haltung eingenommen hätte und als Leiter des Dienstes, den Gott mir gegeben hat, hätte ich tun können, was ich wollte, aber weil ich begriffen habe, dass Autorität nicht dazu da ist, um andere zu kontrollieren, sondern um ihnen Leben zu geben, erlebt diese Person heute das Zoe-Leben. Veränderung, Transformation, Sieg. Ich bin so überwältigt, denn ich halte nicht besonders viel von mir selbst. Ich denke nicht, dass ich eine ganz besondere Person bin, wenn es nicht wegen Jesus wäre. Mir ist sehr bewusst, wenn man Jesus aus der Gleichung von Reinhard herausnehme, würdet ihr nicht in meiner Nähe sein wollen. Aber weil ich diese Prinzipien verstanden und angewandt habe, bringen sie den Menschen um mich herum Leben. Deshalb möchte ich dir eine Frage stellen, denn die meisten Menschen haben Autorität über einige Personen. Die Frage ist, benutzt du deine Autorität, um diesen Personen Leben zu geben, oder verwendest du sie, damit deine eigenen Dinge getan werden? Jesus sagte, du hast mir Autorität über alle Menschen gegeben, damit ich jedem das Zoe-Leben geben kann. Vater, bei jedem, den du mir gegeben hast, nutze ich meine Autorität, um zu geben. Wenn wir unsere Autorität benutzen, um zu nehmen, demonstrieren wir das Herz von Jesus nicht. Wenn wir unsere Autorität benutzen, um unseren eigenen Willen durchzusetzen, demonstrieren wir das Herz von Jesus auch nicht. Was würde geschehen, wenn jeder Christ eine einfache Sache kapieren würde? Ich muss jede Stelle, an der ich Autorität erhalten habe, dafür nutzen, um Leben zu geben. Alles würde sich so schnell verändern. Gemeinden würden sich verändern, Familien würden sich verändern, Firmen würden sich verändern, jeder Bereich in unserem Leben und in unserer Gesellschaft würde sich verändern. Mögen wir doch endlich aufwachen und verstehen, dass unsere Autorität nicht gegeben wurde, um zu kontrollieren, sondern um Leben zu geben. Ich werde jetzt etwas rauswerfen. Als ich am 1. Januar dieses Jahres in Österreich aufwachte, habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich ein paar Dinge in meinem Leben ändern muss. Das sind keine Neujahrsvorsätze, ich glaube an so etwas nicht. Es passierte einfach am 1. Januar. Das Ganze bahnte sich bereits einige Tage zuvor an, als Gott anfing, Dinge in meinem Herzen zu bewegen. Doch am 1. Januar wachte ich beinahe mit einem Schrei des Geistes in meinem Herzen auf. Wirf alles aus deinem Leben hinaus, was deinen Fokus und deine Aufmerksamkeit von Jesus ablenkt. Also fing ich an zu überlegen, welche Dinge lenken meinen Fokus und meine Aufmerksamkeit von Jesus ab. Es ging nicht um sündige Dinge, sondern einfach um Dinge, die meinen Fokus und meine Aufmerksamkeit anziehen. Und ich stellte fest, eine Sache, die das bewirkt, sind die Nachrichten. Ich habe die Nachrichten noch nie besonders gerne angeschaut und ich habe auch nicht gern viel Zeit damit verbracht, sie zu lesen. Dennoch verbrachte ich jeden Tag etwa 10 bis 15 Minuten damit, mir einfach nur die Überschriften von dem durchzulesen, was gerade auf der Welt geschieht. Und ich merkte, das tut meinem Herzen nicht gut. Es zieht mich weg von Jesus. Deshalb weiß ich seit dem 1. Januar nicht mehr, was in irgendeinem Land auf der Welt vor sich geht. Wenn du mich fragst, ob in der Ukraine noch immer noch Krieg herrscht, würde ich ehrlich sagen, ich weiß es wirklich nicht. Wenn du mich fragst, wer der Präsident von Brasilien ist, würde ich sagen, ich denke, es ist Lula, aber ich weiß tatsächlich nicht, was in diesem Jahr alles passiert ist. Warum sage ich das? Ich sage das, weil viele von uns ein ganz einfaches Prinzip nicht begriffen haben, das die Urgemeinde kannte. Gott hat uns keine Autorität gegeben, um auf der Straße gegen irgendetwas zu protestieren, was irgendjemand tut. Nicht gegen Abtreibung, nicht gegen die Regierung, nicht gegen böse Dinge. Gott hat mir Autorität gegeben, um Leben zu bringen. In den letzten Jahren sind Christen auf der ganzen Welt auf die Straße gegangen, um zu protestieren, weil sie denken, dass sie ihre Autorität dafür einsetzen sollen. Doch was ist passiert? Darin ist kein Leben enthalten, sondern Tod. In Amerika protestierten Christen seit vielen Jahren, dass die Abtreibung aufhört. Und endlich wurde ein Gesetz verworfen, das sie legalisieren sollte. Doch wenn du ein bisschen nachforschst, was tatsächlich geschehen ist, wirst du erkennen, dass es dadurch nicht besser geworden ist. Es gibt nun noch mehr Hass zwischen Christen und Nichtchristen. Und die Personen, die ihr Baby abtreiben wollen, tun das immer noch. Sie gehen einfach an einen anderen Ort. In Wirklichkeit wurde kein Leben gebracht. Was wäre passiert, wenn in Amerika jeder Christ, anstatt gegen Abtreibung zu protestieren, und ich bin nicht für Abtreibung, natürlich nicht, aber was wäre passiert, wenn jeder von den 30% Evangelikalen, also etwa 100 Millionen evangelikale Christen, gesagt hätte, ich benutze meine Autorität, um Leben zu bringen, nicht um zu protestieren. Was wäre passiert, wenn sie stattdessen eine öffentliche Erklärung abgegeben und gesagt hätten, wenn du ein Baby bekommst, das du nicht haben möchtest, dann bringe es bitte auf die Welt. Ich werde es adoptieren, ich werde für das Kind bezahlen und dafür sorgen, ich werde es großziehen. Und ich werde auch dir helfen. Weißt du, was passiert wäre? Es wären viel mehr Babys gerettet worden, als dadurch, dass dieses Gesetz gestoppt wurde. Viel, viel mehr. Unsere Autorität ist es, Leben zu bringen, nicht den Tod zu bekämpfen oder dagegen zu protestieren. Leute, ich habe gestern einen Film angeschaut. Könnt ihr das glauben? Ja, ich habe einen zweistündigen Film mit Clayton und Debbie angeschaut. Und ich, Reinhard, empfehle diesen Film. Du musst ihn dir anschauen, Daniel. Er basiert auf einer wahren Geschichte und er hat mit Adoption zu tun. Er heißt Leon. Ich habe so sehr dabei geweint. Ein Satz hat mich in dem ganzen Film tiefer berührt als alle anderen Aussagen. Der Mann ist mittlerweile erwachsen und Mitte 20 und er wird mit sehr viel Wut in sich konfrontiert, mit der er sich auseinandersetzen muss. In dieser Wut sagt er zu der Mutter, die ihn adoptiert hat: Du hast mich adoptiert, weil du keine Kinder bekommen konntest. Und weißt du, was die Mutter gesagt hat? Sie sagte: Nein, wir konnten Kinder bekommen. Wir hätten Kinder bekommen können. Doch wir haben uns entschieden, keine eigenen Kinder zu haben, sondern ein Kind zu adoptieren, das zerstört wurde. Denn es ist wichtiger, ein Kind aus einem schwierigen Leben zu retten, als einem anderen Kind das Leben zu schenken. Überleg dir das. Wofür wirst du deine Autorität heute einsetzen? Wenn du Geschäftsmann bist, wofür wirst du deine Autorität dann einsetzen? Um deinen Umsatz zu steigern und mehr Erfolg zu haben? Wenn du kein Christ bist, tust du das Richtige. Naja, du tust nicht das Richtige in den Augen Gottes, doch in den Augen der Welt. Aber wenn du Christ bist und eine Firma hast und deine Autorität dafür einsetzt, um erfolgreicher zu sein, dann verwendest du deine Autorität in Wirklichkeit falsch. Doch wenn du deine Autorität einsetzt, um Menschen Leben zu geben, wird Gott dein Unternehmen erfolgreich machen. Jesus sagte zu uns, wenn wir zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit suchen, wird für alles andere gesorgt sein. Doch wir suchen zuerst unseren eigenen Erfolg, unseren eigenen Sieg. Und dann wundern wir uns, dass wir selbst für alles sorgen müssen. Das Leben ist so einfach, doch wir verkomplizieren alles. Was würde passieren, wenn jeder Christ auf der Welt sagen würde, Gott, du hast mir Autorität gegeben und ich werde sie benutzen, um Leben an jeden weiterzugeben, der unter meiner Autorität steht? Kannst du dir vorstellen, wie sehr sich das Reich Gottes ausbreiten würde? Kannst du dir vorstellen, wie viele Leben verändert würden? Wenn wir das erst einmal in unserem Herzen begreifen und entschlossen sind, es auch anzuwenden. Also nicht nur zu hören und zu applaudieren, Halleluja, Reinhard, gute Botschaft, sondern heute werde ich meine Autorität benutzen, um Leben zu bringen. Wenn einer meiner Angestellten leidet, werde ich ihm gegenüber nicht hart sein oder ihm die Regeln vorhalten, sondern ich werde sein Leben lindern. Stell dir vor, wie es aussehen würde, wenn wir unsere Autorität benutzen, um Leben zu geben, wo immer wir auch hingehen. Es würde nicht lange dauern, bis sich die Welt verändern würde. Die Urgemeinde hat so gelebt. Wo immer sie hingingen, verbreiteten sie Leben, auf praktische, natürliche Weise. Und die Menschen um sie herum wurden tief und kraftvoll berührt. Doch schau den nächsten Vers an. Ewiges Leben bedeutet, dich als den einzig wahren Gott zu kennen und zu erleben und Jesus Christus als den Sohn, den du gesandt hast, zu erkennen und zu erleben. Wir sollen anderen Menschen echtes Zoe-Leben geben und ich weiß, dass Jesus der Ursprung dieses Lebens ist, selbstverständlich. Aber durch uns wird dieses Leben weitergegeben, denn Jesus handelt durch uns. Und wir setzen Zoe-Leben den ganzen Tag über frei, damit sich Menschen durch uns mit Gott verbinden und dann ebenfalls zu einer Quelle des Zoe-Lebens werden können. Hat Jesus nicht genau das in Johannes 7 gesagt? Wer an mich glaubt, aus dessen ich werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wasser, lebendiges Wasser. Auch durch die Geschichte von der Frau am Brunnen hat Jesus das ganz klar gesagt. Wenn du das Wasser hast, das ich gebe, wirst du niemals durstig sein. Niemals. Aber nicht nur du wirst nicht mehr durstig sein, sondern du wirst selbst zu einer Quelle des Lebens werden. Wir dürfen Jesus nicht nur für uns haben. Wir dürfen das Zoe-Leben nicht nur für uns behalten. Ich werde sehr frustriert, wenn Menschen den neuen Bund für sich und ihr kleines Leben mit Jesus benutzen. Der neue Bund sollte durch dich zu einer Lebensquelle für andere Menschen werden. Und jetzt schau, was Jesus sagte. Ewiges Leben bedeutet, dich zu kennen und zu erleben und auch mich. Mein Freund, Ich möchte, dass du diese kraftvolle Wahrheit wirklich ergreifst. Das wahre, ewige Leben bedeutet nicht nur Gott zu kennen, sondern Gott auch zu erleben. Dies bedeutet das griechische Wort an dieser Stelle eigentlich. Mein lieber Freund, Zoe-Leben ist keine nette, schöne Theologie. Zoe-Leben ist keine wunderschöne Geschichte in der Bibel, die durch das vollbrachte Werk am Kreuz aufgeschrieben wurde. Zoe-Leben ist eine Erfahrung. An jedem Tag, der vorübergeht, ohne dass du Gott und Jesus erlebt hast, ist etwas schiefgelaufen. Es ist wunderbar, sich nach mehr und tieferen Offenbarungen zu sehnen. Ja, aber lass dir etwas von mir sagen. Mehr und tiefere und neuere Offenbarung ohne Gott und Jesus zu erleben, ist kein Leben. Überall auf der Welt jagen Menschen immer noch einer tieferen und neueren Offenbarung hinterher. In dieser Woche habe ich etwas entdeckt. In gewisser Weise wusste ich es schon, doch ich habe es tiefer entdeckt. Wenn man in der hebräischen Kultur die Schriften las oder Gott sagte, höre mein Volk, dann beinhaltete dieses Hören mehrere Dinge. Und zwar, pass gut auf, versuche es zu verstehen und nachzuvollziehen und dann setze es in die Praxis um. Wenn Gott sagt, hör zu, dann meint er damit nicht, hey, hör mir einfach ein bisschen zu. Er sagt damit, pass auf, achte darauf, dass du begreifst, was ich sage und stell sicher, dass du es auch tust. Während meines Studiums fand ich diese Woche heraus, dass der richtige und hebräische Zugang zur Bibel folgender ist. Jedes Mal, wenn du etwas liest, das Gott zu dir sagt, musst du diese Frage stellen. Wie kann ich das in meinem Leben in die Praxis umsetzen? Und zwar nicht nur, indem du irgendetwas tust. Du musst die Frage stellen, wie kann ich das in die Praxis umsetzen? Leute, ich gebe euch heute eine kleine Hausaufgabe. Einen kleinen Gedanken, um darüber nachzudenken und um etwas zu tun. Vielleicht musst du jetzt zur Arbeit gehen. Vielleicht siehst du dieses Video auch zu einem anderen Zeitpunkt, am Abend oder am Wochenende. Doch nachdem du es angeschaut hast, möchte ich, dass du dir ein paar Momente nimmst und dich mit Papier, einem Stift und dem Heiligen Geist hinsetzt. Dann sagst du, Heiliger Geist, bitte sag mir, wie ich das in meinem Leben in die Praxis umsetzen kann. Bitte zeig mir mindestens drei Wege, Dinge oder Schritte, wie ich das einüben kann. Und dann schreibst du sie nieder. Du schaust es dir immer wieder an und denkst darüber nach. Und dann tust du das, was er dir gezeigt hat. Aber du musst ein offenes Herz haben, denn er zeigt dir vielleicht, dass du deine Autorität für egoistische Zwecke benutzt hast. Und nun musst du zu Menschen gehen und sagen, es tut mir so leid, ich habe das ganz falsch gemacht, ich werde mich ändern. Manche von euch müssen vielleicht ein paar Personen anrufen. Und der Heilige Geist zeigt mir gerade, dass einige von euch sogar öffentliche Bekenntnisse in den sozialen Medien ablegen müssen, weil ihr eure Autorität nicht dazu verwendet habt, um Leben zu bringen. Stattdessen habt ihr die sozialen Medien benutzt, um wieder auf euch zu verweisen. Also, geh los und setz dich mit dem Heiligen Geist, Papier und Stift hin und frage ihn, wie kann ich das auf praktische Weise tun? Zeige mir mindestens drei Schritte oder Wege, wie ich meine Autorität verwenden kann, um Leben zu bringen. Und dann bist du still und lässt ihn reden. Lass Dinge in deinen Geist und in dein Herz kommen. Und danach nimmst du all den Mut in deinem Herz zusammen und du tust es. Wenn wir 1000 Personen dazu bringen können, so zu leben, können wir bereits einen Dominoeffekt auslösen. Und in Wirklichkeit schauen das weit mehr als 1000 Personen an, weil es in verschiedene Sprachen übersetzt wird. Wir können Nationen beeinflussen. Du hast Autorität, um das Leben Jesu durch dich zu geben. Als wir von Europa nach Hause kamen, nach einer sehr, sehr intensiven 5-wöchigen Reise, machte Debbie eine Aussage gegenüber einer anderen Person. Debbie hatte ein paar Euro mitgenommen, obwohl ich gesagt habe, Liebling, du musst kein Geld mitnehmen, ich kümmere mich um alles. Doch sie nahm diese Euro mit, um sie wegzugeben. Hier ist das, was sie sagte, als wir zurückkamen. Sie sagte, ich habe versucht, all mein Geld loszuwerden, indem ich es weggab, und am Ende kam ich mit mehr nach Hause. Wenn du dieses einfache Geheimnis des Christentums nur lernen könntest, nichts gehört dir, bis du es weggibst. Verwende deine Autorität, um das Zoe-Leben wegzugeben, und du wirst erfüllt werden mit Zoe-Leben. Wir werden immer mehr von dem haben, was wir weggeben. Lasst uns die christliche Welt aufwecken, mache einen Unterschied und demonstriere, wie herrlich Jesus ist. Du meine Güte, eine Stunde ist vorbei und es gibt noch weitere 50 Sachen, über die ich sprechen möchte, aber nicht heute. Danke, dass du bei uns warst. Wir schätzen dich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Es gibt einen Anhang in der PDF. Der Anhang 1 ist die Herausforderung des Tages. Geh mit dem Heiligen Geist in dein Zimmer, nimm Papier und Stift und bitte ihn, dir dabei zu helfen, diese Autorität in die Praxis umzusetzen. Sag, Heiliger Geist, gib mir 3 Wege, wie ich das in meinem Leben praktizieren kann. Nachdem er dir diese Schritte gegeben hat, meditiere über sie und fange an, gemäß dem zu handeln, was er zu dir gesagt hat. Und im Anhang 2, Zusammenfassung der wichtigsten Themen. Erstens, die Kinder Gottes müssen verherrlicht werden. Zweitens, Jesus benutzte seine Autorität, um den Menschen Leben zu geben. Drittens, hast du deine Autorität benutzt, um Menschen Leben zu geben oder zu deinem eigenen Nutzen? Danke fürs Zuhören.